Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Wilde Geschichten von Wilhelm Busch. Der hastige Rausch. Kellnerin, einen Bittern. Und nachher eine Flasche Ofner. Und ein Glas Grog. Ah. Kellnerin, sah hin. Macht einen Gulden 48 Kreuzer. Sie lump sie. Au weh. Wer lacht da? Ja, was wär denn des? Itzo gehörst mein. Und draus bist Joa. Ende von Der hastige Rausch. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.